dich. Du hast mich heute Nacht glücklich gemacht. Frau Musik, ich höre dich und sehne mich nach Liebe. Alle meine unerfüllten Wünsche wagen sich ans Licht hervor. Singt ein kleiner Engel Kofiano ein Lied mir ins Ohr. Frau Musik, ich hör dich singen und verklingen. Du hast mich heute Nacht glücklich gemacht.